Dialoge Seite 196. Ich glaube, dass man im Allgemeinen in den Schulen ein großes Unrecht begeht, wenn man die zeitgenössische Geschichte vernachlässigt. Es ist zumindest ebenso wichtig, seine eigene Zeit als die des Perikles kennenzulernen. Ich werde wünschen, dass man in den Schulen die Geschichte meines Reiches zu meinen Lebzeiten lehre.